بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، also meine lieben Brüder, all Lob gehört Allah tabaraka wa ta'ala, dem Herrscher der Geschöpfe. Ihn tabaraka wa ta'ala beten wir an, und von ihm und bei ihm tabaraka wa ta'ala suchen wir Zuflucht, und von ihm tabaraka wa ta'ala bitten wir die Rechtleitung tabaraka wa ta'ala. Und wir bezeugen, dass es keinen Gott, also der würdig ist, angebetet zu werden, ist außer ihm, tabaraka wa ta'ala. Und wir bezeugen, dass Muhammad, alayhi salatu wassalam, der letzte Prophet ist, und wir befolgen ihn, sallallahu alayhi wasallam, in jeder seiner Tat, die zu uns gekommen ist, dass er sie, alayhi salatu wassalam, gemacht hat. Der sich Allah tabaraka wa ta'ala unterwirft und seinen Propheten und ihm folgt, der ist rechtgeleitet. Und der sich von Allah tabaraka wa ta'ala und seinen Propheten abwendet, der kann Allah tabaraka wa ta'ala nichts antun, und er schadet niemanden außer sich selber. Also, bevor wir beginnen mit unseren Durus, bi iznillahi ta'ala, wie ihr wisst, also, mein Deutsch ist nicht besonders gut, oder besser gesagt, ich habe Deutsch verlernt, habe vergessen. Und die meisten Ausdrücke, also Fachausdrücke in Religion, kann ich noch nicht so gut, aber bi'iznillahi ta'ala, wir werden sehr oft arabische Ausdrücke benutzen, weil, wie ihr wisst, die islamische Religion, oder besser gesagt, Koran, hat Allah tabaraka wa ta'ala auf die arabische Sprache, also in der arabischen Sprache abgesandt. Deswegen müssen wir die arabische Sprache lernen, wie Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sagt, rahimahullahu ta'ala, ma la yatimu wajibu ila bihi, fahuwa wajib. Die Sache, ohne die man den Wajib, also die Pflicht, nicht erfüllen kann, ist auch Wajib. Also das ist eine Regel bei Ulama Islam, also bei den Gelehrten, islamischen Gelehrten. Also diejenige Sache, ohne die man die Pflicht nicht erfüllen kann, ist selber Pflicht. Zum Beispiel, das Gebet ist Pflicht. Aber man kann es ohne Wudu nicht verrichten. Deswegen ist Wudu Pflicht, genau wie das Gebet. Denn Islam kann man, also die Religion, die Dinul Haq, kann man nicht richtig verstehen, bis man Arabisch nicht kann. Das Verstehen der Religion ist Pflicht. Das Lernen von Koran und von Sunna ist Pflicht. Und das Lernen von der richtigen Akida ist Pflicht. Man kann sie niemals richtig verstehen, bis man die arabische Sprache nicht beherrscht. Oder einen Teil der arabischen Sprache nicht beherrscht. Deswegen ist es Pflicht, dass man auch Arabisch lernt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Also die, die noch weniger Deutsch können als ich, brauchen das nicht. Allah muss dann. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Unsere Durus werden bi iznillahi ta'ala in Aqida sein. Also der Glauben. Wie ihr wisst, der Islam, also die islamische Religion, teilt sich in zwei Sachen auf. Das, also in diesem Sinne sage ich. Ja, die erste Sache ist Aqida, das Glauben. Und die zweite Sache sind Ameliyat, die äußerlichen Taten, sage ich mal. Wie das Gebet, wie die, also Zakat, Hajj, Dschihad und so weiter und so weiter. Und Aqida ist der Glauben. Wenn die Aqida richtig ist, wird aus der richtigen Aqida kommen dann die richtigen Taten. Ja? Wenn die aber Aqida, wenn die Aqida falsch ist, dann, also es hängt davon ab, wie falsch sie ist. Sie kann so falsch sein, dass man kein Moslem mehr ist. Die Aqida kann so falsch sein, dass man nicht mehr Moslem ist. Man ist irgendwas anderes. Aber sie kann falsch sein, in einem Sinne, dass man nicht aus dem Islam unbedingt rausgekommen ist. Ja? Auf jeden Fall werden wir bi'iznillahi ta'ala mit unseren Durus in Aqida beginnen. Und dieses Buch von Sheikh Mohammed Ibrahim Al-Hamd erzählt über die Eigenschaften von Ahli Sunnah. Ja? Die Aqida der Ahli Sunnah. Die Aqida der Ahli Sunnah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nein. Also das ist, nimmt das wie Unterricht in der Schule. Ihr könnt es direkt also fragen, wenn es was Wichtiges gibt, und wir erklären das und gehen weiter. Also es ist nicht so, dass ihr nur zuhören also müsst, dass euch langweilig wird oder dass euer also Verstand, wie soll ich sagen, weggeht, also wegläuft vom Ders, sondern dass ihr dabei seid. Bi'iznillahi ta'ala. Also, die Aqida, der Glauben, in der arabischen Sprache, ihr wisst, Manhaj, wenn wir sagen Manhaj, was bedeutet das Manhaj? Manhaj, dieses Wort wird sehr oft, also in den muslimischen Kreisen verwendet. Ja? Sein Manhaj ist falsch, sein Manhaj ist richtig, sein Manhaj ist batil. Wenn man sagt Manhaj, das Wort selber bedeutet in Arabischen Programm. Programm. Oder die Art, wie man einer bestimmten Sache oder einem bestimmten Problem, wie man darauf zukommt oder wie man es löst. Ja? Aber in diesem Sinne, Manhaj Ahli Sunnah wal Jama'a, ja? Wie ist der Weg von Ahli Sunnah wal Jama'a? Wie ist ihr Programm? Also, ihr wisst, Manhaj von Ahli Sunnah wal Jama'a, ihre Art, eine Frage zu erklären, zum Beispiel die Frage vom Gebet, die Frage des Gebetes. Was ist also der Hukm, der Rechtsspruch über das Gebet? Ist es Pflicht? Ist es Sunnah? Muss man es machen? Muss man es nicht machen? Wenn man es verlässt ganz, was ist mit dem, der es verlässt? Ha? Die Ulema nehmen was? Die nehmen die arabische Sprache. Die nehmen Koran, die nehmen Sunnah, die nehmen Ijma', die nehmen Qiyas. Und so weiter und so weiter. Also alle, sie sammeln alle Faktoren und alle Beweise, dass sie zu einem Rechtsspruch kommen. Wenn wir eine Sache erklären, egal welches Buch wir, islamisches Buch nehmen, zum Beispiel wir nehmen ein Buch über das Gebet oder ein Buch über das Dschihad, es wird immer als erstes erklärt, was es in der arabischen Sprache bedeutet. Zum Beispiel, was bedeutet Aqida in der arabischen Sprache? Es bedeutet Aqd. Also ein Knoten oder etwas Festgebundenes oder eine Ahd. Wie sagt man ein Ahd? Vertrag. Ein Vertrag in der arabischen Sprache. Wenn wir das wissen, dann nennen wir die Bedeutung in Scharia, also die islamische Bedeutung, und tun sie zusammen. Und daraus haben wir also, wie sagt man das? Tarif, كيف يقال Tarif? Definition. Dann definieren wir, was Aqida bedeutet. Was bedeutet Glauben? Glauben ist dass man, wenn man etwas glaubt, dass man es fest im Herzen trägt. Wie ein Knoten. Ein Vertrag, den du geschlossen hast und an ihn nicht zweifelst. Das ist erst der Glaube, also im Herzen. Das ist nicht Iman. Wir reden noch nicht von Iman. Dass einer sagt, Iman ist im Herzen. Aslul Iman ist im Herzen. Der Fundament des Iman, also des Imans. Wie sagt man Aslul anders? Ja, stimmt. Fundament ist im Herzen. Aber der Iman selber ist nicht nur der Glauben im Herzen. Sondern ihr wisst, Iman ist jetzt was anderes. Und darüber werden wir, bi iznillahi ta'ala, ein anderes Mal reden. Also, der Glauben. Wenn dein Glauben richtig ist, dann heißt es Al-Aqida Sahiha. Wenn er falsch ist, dann heißt es Aqida Batila. Also der Glauben, den du hast, er kann richtig sein und er kann auch falsch sein. Wir reden aber jetzt was von der richtigen Aqida. Also das, was Aqida, der richtige, feste Glauben im Herzen, an den man nicht zweifelt. In diesem Sinne ist die Aqida, die richtige Aqida, all das, was von Allah Tebareke wa Ta'ala gekommen ist, oder von seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Also wenn wir über Koran reden, dann ist alles mit Tawatur gekommen. Also mit einer richtigen Überlieferungskette ist es zu uns gekommen. Aber was es Sunna angeht, die Taten vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam und seine Aussagen, manches ist richtig und manches ist also daif, sagen wir mal. Schwach. Und die Ulema von Hadith haben das Alhamdulillah Rabbil Alamin ganz genau erklärt, welcher Hadith daif ist, welcher Hadith sahih ist. Und ihr bestimmt wisst ihr den Unterschied zwischen sahih Hadith und daif Hadith oder Hadith al-Hassan oder Mawdu Hadith, der erfundene Hadith, gelogen und so weiter. Und so weiter. Dass man an all das, was von Allah tabaraka wa ta'ala gekommen ist, oder von seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass man fest glaubt, ein Vertrag, den du mit Allah tabaraka wa ta'ala geschlossen hast. Wenn wir über diese Sachen reden, einer, der an Allah tabaraka wa ta'ala nicht glaubt, ihm sind diese Sachen unklar. Warum? Weil der Iman selber, die Aqida selber, ist etwas, was man im Herzen spürt. Die Aqida und den Iman, das spürt man im Herzen. Das spürt man. Einer, der das, wie zum Beispiel, was sagt Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Wer drei Sachen erreicht, hat, yani, genau, aywa, yani, wajada halawat al-Iman, hat die Süße des Imans gespürt, geschmeckt. Wenn du diese drei Sachen hast, dass du Allah tabaraka wa ta'ala und seinen Propheten mehr liebst als alles andere, dass du einen Menschen liebst nur für Allah tabaraka wa ta'ala, nur in Allahs Namen tabaraka wa ta'ala. Du liebst ihn nicht, weil er dein Bruder ist oder weil du einen Nutzen hast von ihm oder irgendwas anderes, für Allah tabaraka wa ta'ala. Und dass du es hast, dass du in den Kufr zurückkehrst, wie was? Wie wenn man. Du kannst es sagen, weil natürlich. Wie wenn du ins Feuer gehst. Wie wenn man dich ins Feuer wirft, dass du so hast. Auf jeden Fall was? Das spürt man. Wir werden bi'iznillahi ta'ala zuerst den Unterschied zwischen Ahli Sunnah wal Jama'a und den anderen, also Glauben, den Glauben von Ahli Sunnah wal Jama'a erklären und dann werden wir die anderen Glauben nehmen von den anderen, also sagen wir mal Sekten, die vielleicht im Islam sind, auch Sekten, die aus dem Islam schon rausgetreten sind und von anderen, also Glaubensrichtungen, die nichts mit dem Islam zu tun haben. Taib. Also, Ahli Sunnah wal Jama'ah. Oder besser gesagt, die Namen, die Ahli Sunnah wal Jama'ah benutzt für den Glauben. Wenn wir sagen den Glauben, wir können mehrere Ausdrücke dafür benutzen. Wir können zuerst sagen Aqida, der Glauben. Besser denn, ihr kennt vielleicht das Buch, dies ist unsere Aqida. Ja. Dies ist unsere Aqida von Abi Muhammad al-Maqdisi. Aqida, das ist unser Glauben. Zum Beispiel, man kann das Wort Tawhid benutzen. Wenn man sagt Tawhid, man denkt dann was? An die Aqida. Tauhid. Wenn man sagt, zum Beispiel As-Sunnah, wenn man sagt, dann denkt man an was? Auch an die Akida. Das sind Sachen, die bei Ahli Sunnah wal Jama'ah denselben, also dieselbe Bedeutung haben. Akida, Tauhid, Sunnah, Scharia auch. Warum? Weil zu diesen Sachen hat Ahli Sunnah wal Jama'ah eine andere Beziehung als die anderen Sekten. Es gibt Sekten, die sich also dem Islam, die sich also als Muslime deklarieren, sage ich mal. Die sich dem Islam zuschreiben. Kann man das so sagen? Ja. Ja? Wenn du ihnen Akida erwähnst, er denkt sofort an Philosophie. Wenn du ihm Tauhid sagst, Tauhid, er versteht das nicht. Ein Fremdwort für ihn. Wenn du ihm Scharia sagst, dann denkt er an was? An Unterdrückung. Ja, Aywa. Wenn du ihm Sunna sagst, dann denkt er an die Freiwilligen, also sagen wir mal Gebete, ja? Ibadat. Wie sagt man Ibadat? So, also Gottesdienst. Gottesdienst, ja. Obwohl das nicht so ganz. Es ist nicht so genau. Wie gesagt, man kann ungefähr, man kann manche Wörter aus dem Arabischen niemals übersetzen. Aber wir werden bismillah ta'ala versuchen, also bestimmte Termine, sage ich mal, bestimmte Ausdrücke zu, wie soll ich sagen, sie zu Allah musta'an. Genau. Und sie zu erklären, was sie also ungefähr bedeuten. Taib. Wir werden schnell gehen, ja? Weil dieses Buch, das ist der Anfang. Vielleicht sind euch manche Sachen von dem, was ich jetzt sage, geläufig. Vielleicht, ihr kennt diese Sachen, die ich jetzt erkläre. Die meisten von euch haben schon viel erklärt, aber es ist wichtig, dass wir manche Sachen auffrischen, ne? Damit wir dann, was dann kommt, also Khasa'is, Ahli Sunnah wal Jama'ah, also die Eigenschaften, die nur also spezifisch für diese Akida sind, welche sind das Eigenschaften, die dann später kommen, bi'iznillahi ta'ala. Taib. Die Akida kann man auch Iman nennen. Iman. Warum? Weil wenn wir machen einen Unterschied zwischen dem Glauben im Herzen und den Taten, in dem Sinne, dass wir sagen, wenn der Glauben richtig ist, werden die äußerlichen Taten auch richtig sein. Aber wir machen nicht den Unterschied zwischen diesen zwei Sachen wie die Murji'a. Dass wir sagen, das sind zwei komplett also getrennte Sachen, die nichts miteinander zu tun haben. Nein, das machen wir nicht. Sondern wir nennen die Akida auch wie anders Al-Iman. Warum? Weil der Iman bei uns was ist? Al-Qawlu wal-Amal. Das Wort und die Tat. Und nicht nur der Glauben. Wenn einer kommt und sagt, ich bin ein Gläubiger, ich glaube mit meinem Herzen, aber er hat keine Taten, so einer ist kein Muslim. Ohne Zweifel. Wie zum Beispiel Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sagt, ich habe über 1000 Gelehrte von Salaf getroffen, die waren sich alle einig, dass der Iman Qawlun wa Amal ist. Dass der Iman das Wort und die Tat. Also wenn wir sagen das Wort, dann das Wort mit dem Lisan, mit der Zunge. Ja? Und wenn wir sagen die Tat, dann die Tat mit dem Herzen und die Tat mit dem Körper. Taten von Herzen zum Beispiel ist Tawakkul. Also du tust dich auf Allah, der Barak wa Ta'ala, verlassen. Du verlässt dich auf Allah, der Barak wa Ta'ala. Das ist eine Tat, eine Herzenstat zum Beispiel. Was sagen die anderen über Iman? Die anderen Sekten, sagen wir mal. Die anderen Sekten. Die sagen zum Beispiel, Iman ist nur der Glaube. Manche sagen, Iman ist nur die, also nur Ma'rifa, dass du etwas erkennst. Die anderen sagen, zum Beispiel Keramia sagen, Iman ist nur, wenn du sagst, ich glaube, ich bezeuge. Mu'min. Taten spielen da überhaupt keine Rolle. Also hat was Ahli Sunnah wal Jama'ah eine besondere Beziehung zu dem Wort Iman. Auch Usuluddin oder Asluddin bedeutet auch die Akida. Asludin, also der Fundament der Religion, des Glaubens. Sogar der Din selber, wenn wir sagen Din, Din, die Religion oder der Glauben, hat auch dieselbe Bedeutung wie Aqidah bei Ahle Sunnah wal Jama'ah. Inna Dine, inna Allahil Islam. Der wahre Glauben, die richtige Aqidah, ist bei Allah was? Al-Islam, der Islam. Wir werden bi'iznillahi ta'ala, wie gesagt, ich werde am Ende ein paar Fragen aufschreiben. Und ich will bi'iznillahi ta'ala bis zur nächsten Woche, dass ihr diese Fragen beantwortet. Ich will nicht, dass ihr sie so... Die meisten von euch, vielleicht alle, können diese Fragen sofort beantworten. Aber das will ich nicht. Warum? Weil manch einer wird sie vielleicht nicht beantworten können und er wird sich schlecht fühlen, dass es die anderen konnten und er nicht. Deswegen hat jeder, also sagen wir mal, eine Woche Zeit, dass er diese Fragen sucht, im Internet oder woanders, falls er sie nicht kennt. Aber ich bin der Meinung, dass ihr diese Sachen kennt. Islam, was bedeutet Islam? Was bedeutet Iman? Was ist Tawhid? Was ist Tagut? Was ist Schirk? Was ist Nifak? Zum Beispiel, diese Sachen. Damit er weiß, was diese Sachen sind. Damit wir später, wir haben sogar eine Tafel, wir werden eine Tabelle machen, eine Zeichnung, in der wir ganz genau sehen, wie diese Sachen miteinander fest verbunden sind. Al-Islam und Tawhid und Iman und Schirk auf der anderen Seite. Wie verbunden diese Sachen, wie ein Skelett. Wallahi. Wenn man eine Sache daraus sieht, hat man sofort ein Problem in was? In dem Glauben. In dem Glauben. Was ich vor kurzem gehört habe, einer, der Takfir überall hier in Wien macht, sagen die, angeblich sagen die, er macht nur über dich nicht Takfir, über mich. Ich sage, warum? Vielleicht erwartet er, dass ich sage, ich bin aber froh, dass ich ein Muslim bin. Ob er macht oder ob er nicht macht, das ist uns vollkommen wurscht, weil unsere Bindung ist mit Allah, tabaraka wa ta'ala, und nicht mit den Menschen. Also wie sagt man das? Al-Wasita. Ja. Wie sagt man Wasita auf Deutsch? Wer eine Verbindung zu Allah nimmt. Einen Vermittler. Wir haben keinen Vermittler. Wir sprechen direkt zu unserem Herrscher, der uns erschaffen hat. Also aus einem besonderen Grund. Also wir sind wegen einem besonderen Sinn auf dieser Erde. Und das ist Ibadah zu Allah. Tabaraka wa ta'ala. Taib. Also das ist, wir machen das kurz, also wir wollen nicht in jede Kleinigkeit gehen. Was haben wir als letztes gesagt? Einer der Namen von Aqidah ist auch Usuluddin. Usuluddin. Wenn wir sagen Usuluddin und Asluddin. Asluddin ist der Fundament der Religion, des Glaubens, des Islams. Und Usuluddin sind die Fundamente. Aber diese zwei Sachen sind nicht dasselbe. Ja, es gibt viele Gruppierungen und Duat reden über diese Sachen. Wenn man sagt Asluddin, dann meint man damit was? Meint man die Sache, die den Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir macht? Wenn du sagst Asluddin, Asl, also Mufrad, wie sagt man? Einzahl, Asluddin, Einzahl, Fundament der Religion, des Glaubens. Wenn man Asluddin sagt, dann meint man diese Sache, die einen Menschen aus dem Kufr in den Islam reinbringt. Oder der Unterschied zwischen einem Kafir und zwischen einem Muslim ist was? Asluddin. Wenn man ihn hat, ist man Muslim. Wenn man ihn nicht hat, ist man ein Kafir. Aber wenn man sagt Usuluddin, dann meint man nicht das. Dann meint man den Unterschied zwischen Ahli Sunnah wal Jama'ah und den anderen Sekten. Also Usulu Sunnah. Die Fundamenten der Sunnah. Welche Sunnah? Aqidah Ahli Sunnah. Wenn man sagt Sunnah, in der arabischen Sprache bedeutet das der Weg. Oder Praxis könnte man auch sagen. In der arabischen Sprache. Wie gesagt, wenn wir eine Sache inshallah erklären wollen, dann sagen wir es immer, was sie in der arabischen Sprache bedeutet und dann was sie in Scharia bedeutet. Und Scharia hat immer den Vorsprung. Aber die arabische Sprache ist da, damit sie besser erklärt. Okay? Also, wenn wir sagen, also Usuluddin, dann sagen wir die Fundamente von Ahli Sunnah wal Jama'ah. Usuluddin, also Mehrzahl, ist das, was den Unterschied zwischen Ahli Sunnah wal Jama'ah und ihrem Glauben macht. Und den anderen Sekten, die sich dem Islam also zuschreiben. Ja? Zuschreiben, könnte man so sagen? Zuschreiben, ja? Okay? Und das ist auch eine Sache, wenn wir sagen Asluddin oder Usuluddin, dann meinen wir die Usul von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Wie verstehen Sie die Akida? Wie verstehen Sie die Akida? Wie Sie das verstehen, wir werden das bi-Iznillahi Ta'ala erklären. Also die falsche, das sind die Namen für die richtige Akida gewesen, ja? Die wir jetzt erwähnt haben. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, As-Sunnah, As-Sharia, Al-Iman, Al-Tawhid, Al-Aqida, Usuluddin. Das sind die richtigen Namen für unsere Aqida. Die richtigen Namen für unsere Aqida. Die Namen für eine falsche Aqida sind zum Beispiel Ilmul Kalam. Wie sagt man Ilmul Kalam? Apologeten, ne? Das kann sein. Ja, das sind Apologeten. Die so, ja. Ja, Philosophen. Wie heißt das noch einmal? Metaphysia. Ja, diese Sufi und so. Sufismus, gesalik. Suf, Tasawuf. Ist einer der Namen für eine falsche Akida. Munteshir jidden. Shia ist ein Name. Warum? At-Tashayyu, der Name selber Shia, bedeutet eine, kann man sagen, Gruppe. Abspaltung, die sich abgespaltet haben, ja? ohne Zweifel, die sich dem Jama'a widersetzt hat, dem Jama'a, der Gruppe widersetzt hat. Taib. Also das überspringen wir auch, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Bi-Iznillahi Ta'ala. Es ist schon also halbe Stunde fast vergangen. Taib. Ahl Sunnah wal Jama'ah. Wer sind Ahl Sunnah wal Jama'ah? Wer sind es sie? Heute die Gruppierungen, die sagen, die Muslime oder die islamische Umma teilt sich in zwei großen Sekten. Die eine sind Schia und die anderen sind Sunniten. Bei den Sunniten haben sie uns reingegeben. Die Sufie, die Ascharie, die Maturidie, Jahmiye, Mu'tazila, irgendwelche Darawish und Murjia und Khawarij und alle anderen Sekten, die nicht zu Schia gehören, haben sie uns gegeben. Aber wir sagen nein. Wir erklären unsere Akida und wir erklären, was ist die Akida von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Als erstes, warum machen wir das? Damit wir unsere Akida richtig kennen, damit wir die Fehler lernen, damit wir uns von den Fehlern also, wie sagt man das? Fernbleiben können. Damit wir fernbleiben können. Warum? Ibn Huzaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu, der Sahabi, Freund von Nabi sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, also die Sahaba haben Rasul sallallahu alaihi wasallam immer über die guten Taten gefragt. Über die guten Sachen haben sie ihn gefragt. Aber ich habe ihn immer, also sallallahu alaihi wasallam, ich habe ihn immer über die schlechten Taten gefragt. Warum? Weil ich Angst hatte, dass ich sie nicht mache. Deswegen, wenn wir diese ganzen Durus über Koran und Sunna, sage ich mal, in Aqida und so weiter, lernen wir an erster Stelle. Warum? Wegen uns selber. Damit wir es richtig machen. Und an zweiter Stelle, damit wir den Jahl von den anderen Menschen weggeben können. Und das ist eigentlich die Nähe von einem Talibul Ilm. Einer, der das islamische Wissen sucht, muss diese zwei Sachen bei sich haben. Du lernst weswegen? Damit du Jahl von dir selber weggibst. Damit du Unwissen von dir weggibst und an zweiter Stelle, dass du das Unwissen von anderen Menschen weggibst. Von Muslimen und Geiro-Muslimen. Von den Muslimen und von den, also nicht Muslimen, von den Kuffar. Warum? Wegen der Dawa, das ist eine Pflicht. Natürlich, es ist eine Pflicht. Was sagt Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Überliefert es von mir, auch wenn es nur eine Aya ist. So viel du kannst, überliefern, das ist deine Pflicht. Das ist deine Pflicht. Also, Ahl Sunnah wal Jama'ah. Wenn wir sagen, was wir haben gesagt, Sunnah ist was? Sunnah ist der Weg oder die Praxis, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen ist. Wenn wir sagen Sunna, dann meinen wir was? Die Taten von Prophet sallallahu alaihi wasallam oder das, was er gesagt hat. Oder eine Sache, die er gesehen hat, dass einer der Sahaba macht und er es ihm sallallahu alaihi wasallam erlaubt hat zu machen. Zum Beispiel die Tat selber, das Gebet. Wir beten wie? Wir beten so, wie Rasul sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Das ist Sunna. Wenn wir sagen Sunna, dann sagen wir die Praxis vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Egal, ob es sich darum handelt, dass er das befohlen hat oder dass er das nicht befohlen hat. Er hat es selber gemacht und wir haben gesehen. Zum Beispiel das Gebet. Manche Gelehrten von Mazhab al-Hanabila sagen, sogar, also das Sitzen zwischen den zwei Sajda, wenn du also einmal Sajda machst und dann dich hinsetzt, bevor du die zweite Sajda machst, im Sitzen sagst du, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Es gibt auch andere Riwayat, Rabbi gfirli, warhamni, wahdini und so weiter und so weiter. Die Hanabila sagen, wer das absichtlich lässt, sein Gebet ist batil, er muss noch einmal beten. Warum? Aber alle anderen sagen, das ist Sunna, dieses Rabbi gfirli Sunna. Ja? Also es ist nicht Pflicht, in dem Sinne, wie es die Fukaha sagen. Ja? Aber die Hanabila haben einen anderen Delil und die sagen, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kema ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich gesehen habt, dass ich gebetet habe. Amr, also der Befehl. Bismillah, Malesh. Also das ist auch eine gute Gelegenheit für mich, dass ich endlich mal Deutsch lerne. Also, Al-Amr, Befehl, bedeutet was? Al-Amr yaqtadi wujub. Befehl bedeutet Pflicht. Wenn Rasul sallallahu alaihi wasallam dir befehlt, bete so, wie du mich gesehen hast, dass ich bete. Du musst genauso machen, wie er gemacht hat. Es ist in Sahih Hadith gekommen, die Ulema, Buhari, Muslim oder jemand anderer hat gesagt, dieser Hadith ist Sahih, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam so gemacht hat im Gebet. Alles. Du machst es. Du schaust es nicht. Also der Ikhtilaf zwischen Ulema, Khilaf zwischen Ulema? Meinungsunterschied zwischen, ob das Sunna ist oder nicht oder so. Es ist Sunna, ohne Zweifel. Aber Rasul hat es gemacht. Und er hat dir befohlen, dass du so machst wie er. Also manche Taten von Rasul, wenn du sie machst, das ist freiwillig. Ha? Sunna, also in einem anderen Sinne. Ja. Mustahab. Es ist Mustahab. Wie sagt man Mustahab? Freiwillig, beliebt, gut. Aywa. Nicht Pflicht. Beliebt. Okay, Pflicht, nicht Pflicht, das werden wir nicht benutzen. Es ist beliebt, dass du es machst. Es ist schön, dass du es machst. Ja? Das ist, wenn es sich um eine Tat geht, um eine Tat handelt, eine bestimmte. Zum Beispiel das im Gebet. Oder das. In jedem Takbir. Aber wenn es sich um die ganze Praxis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um die alle Sünde zusammen handelt, wer sie verlässt, ist ein Kafir. Wie kann er Muslim sein? Wenn er Rasul sallallahu nicht befolgt, wenn er die Praxis von Rasul sallallahu nicht in keiner Sache befolgt, was ist er dann? Dann ist er eine Sekte, die heißen Al-Quraniyun. Quraniyun. Die haben nur Koran genommen. Und Sunna brauchen wir nicht. Das ist eine irregegangene Sekte, das sind Kuffar. Warum? Weil die Sunna, die Praxis von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist auch eine Art von Wahi. Wahi. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Er redet nicht das, was er, das, was er sagt, kommt nicht von ihm. Also von ihm selber alleine, dass er irgendwas sich ausdenkt und sagt, machen wir es so. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Er erzählt und macht nur das, was ihm Allah tabaraka wa ta'ala befohlen hat, was er zu ihm abgesandt hat. Tabaraka wa ta'ala. Also, wo waren wir stehen geblieben? Die Sunna ist das, also das Praktizieren von dem, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, gemacht hat, selber gesagt hat oder gesehen hat, dass einer von den Sahaban es gemacht hat und er hat es ihm erlaubt. Also wir sind noch nicht fertig mit der Sache. Also wenn Rasul sallallahu alaihi wasallam etwas befehlt, dann ist es was? Dann ist es Pflicht. dann ist es nicht Sunna in diesem Sinne. Also Mustahab, sondern es ist Pflicht, weil der Befehl ist Pflicht. Was ist unser Beweis dafür? Wenn ich sage, okay. Wenn Rasul sallallahu alaihi wa sallam dir befehlt, lasst, ihr Männer, muslimische Männer, lasst eure Bärte wachsen und kürzt eure Schnurrbärte. Er hat richtig den Unterschied erwähnt zwischen Schnurrbart und Bart. Er hat es befohlen, das bedeutet Pflicht. Zum Beispiel. Was ist jetzt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, weil viele tun die Sunna-Gebete nicht beten, die machen gleich Fard. Und ich sage aber, du, Sunna ist genauso sowas ähnliches wie Pflicht. Genauso machen. Ist dann diese Definition von mir richtig oder eher falsch? Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat nicht befohlen, dass man diese Sunna-Gebete macht. Dass man sie, du musst sie machen. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, wer sie macht, bekommt Ajr bei Allah. Klar. Aber wie du gerade gesagt hast, eben, was unser Prophet befohlen hat, ist sowas wie Pflicht. Zum Beispiel mit Baden. Ich hab gesagt, Sunna ist das, was er befohlen hat. Das, was er selber gemacht hat, aber es nicht befohlen hat. Das, was er gesagt hat und das, was er gesehen hat, dass die Sahaba machen und er nichts darauf gesagt hat. Er hat es erlaubt. Diese Sachen sind Sunna. Die Sunna kann also Befehl sein. Wenn es Befehl ist, es ist Sunna. Aber es ist was? Es ist Pflicht. Sozusagen eine Pflichtsunna. Natürlich, das kann man so sagen. Es ist, wenn du sagst Sunna, dann meinst du die Praxis von Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Aber weil es befohlen hat, ist es eine Pflicht. Was ist der Beweis dafür? Kaulu Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wenn er sagt, wenn ich keine Angst hätte für meine Umma, würde ich ihnen Miswak befehlen vor jedem Gebet. Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich es befehlen. Ich befehle es also nicht. Also ist es nicht Wajib. Es ist nicht Pflicht. Das ist der Unterschied. Aber bei manchen Sachen, zum Beispiel Kürzen von den Kleidern. Abdullah. Wie heißt du? Er sagt, Abdullah. Sagt er, wenn du Abdullah bist, heb deine Kleider. Ein anderer Sahabi geht, Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ihr wisst, zart war. Zart zu den Menschen und den Menschen. Genau. Er hat einen Sahabi also ganz hart genommen und umgedreht. Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat das nie gemacht, außer wenn ihm etwas nicht gepasst hat. Und nur in Sachen von Religion. Ich sage, ja, Rasulullah, meine Beine sind schief. Heb deinen Gewand hoch. Ja, Rasulullah, meine Beine sind also krumm. Die Leute werden mich... Kein Wort. Aufheben. Halas, Befehl. Bis wann ist es also... Bis zum über dem Knöchel, oder? Muss man über den Knöchel. Warum? Weil es gibt andere Riwayat. Alles, was unter dem Knöchel ist, ist in Aywa. Wie hast du gesagt? Höllenfeuer. Ja, genau. Unter anderem Imam Zahabi in seinem Buch Al-Kabair, die großen Sünden, erwähnt das Tragen von dem Gewand unter dem Knöchel also als eine große Sünde. Das könnt ihr suchen in Al-Kabair. Ich habe einen Traum gehabt, dass meine Hosen enden. Ich ziehe mir die Hosen auf einmal, dieses Stück fängt an, von der Hose kommt Feuer raus. Ja. Und ich habe bis jetzt auch immer die Hosen alle so getragen. Ja. Nach dem Traum bin ich dann aufgewacht und habe mich sofort an diese Sonne erinnert, wo da steht, alles was über den Knöchel ist, ist im Höllenfeuer. Ich habe dann gewartet, bis mein Schneider von der Hasch zurückkommt, habe alle meine Hosen im Winkel gegeben und gesagt, kürzen. Alhamdulillah. Ich konnte dieses Gebot nicht umgehen, es war eindeutig. Alhamdulillah. Es ist eine Pflicht. Aber auf der anderen Seite, dieser Traum ist niemals und wird niemals so stark sein wie der Hadith von Imam al-Bukhari. Der Hadith ist stärker als alle Träume. Ich sage ja nicht, Traum ist der 40. Teil von der Wahi, also von der Prophetentum. Genau. Aber Hadith ist stärker als jeder Traum. Natürlich. Du hättest dem Hadith folgen müssen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wie du weißt, ein schöner Traum, das war ein schöner Traum. Jeder Traum, der dich an Allah erinnert und an seinen Propheten und an die Taqwa, wie sagt man Taqwa? Gottesfürchtigkeit, ja? Ist ein schöner Traum. Wenn du sowas siehst im Traum, kannst du es den Muslimen erzählen, also als Ibra. Sagt man Ibra? Lehre. Lehre. Ein Freund von mir hat durch diese Erzählung auch seine Hochsteuerung gekürzt. Ah. Okay, aber wir werden. Okay, wir werden. Taib. Die Jama'a. Ihr wisst, was die Jama'a ist. Die Jama'a ist Gemeinschaft. Hm? Wenn man sagt, die Gemeinschaft, also das sind Leute, die zusammenleben, ohne irgendwelche Unterschiede oder irgendwelche Probleme untereinander. Die sind Jama'a, weil wenn sie nicht auf demselben Glauben sind, sie können nicht zusammenbleiben. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, La yajma'u Allahu hazihi umma ala batil. Allah tabaraka wa ta'ala wird diese Umma niemals auf Batil, also zusammentun, zusammenbringen. Wenn die Muslime sich trennen, dann müsst ihr wissen, dass jemand einen Fehler gemacht hat. Irgendwo gibt es ein Problem. Bei uns sind ganz, ganz große Sünden kein Problem. Aber bei den Sahaban, Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, sagt, Wallahi, ihr macht Sachen. Ihr macht Sachen. Die Sahaba würden an euren Glauben würden sie zweifeln. Und ihr seht, dass diese Sachen klein sind. Das war zur Zeit von Hassan al-Basri, er war ein Tabi'i. 30 Jahre vielleicht nachher oder so. Nach den Sahaban. Leute, gibt es Leute, du sagst, mach bitte den Kleidkurs, er sagt, hier geh. Und dann ist er Imam von mir. Die verstehen manche Sachen nicht, aber ich sage ja, wir leben in einer Zeit, wo das islamische Wissen weg ist. An erster Stelle, sagt Muhammad ibn al-Wahhab, wenn du eine Sache gelernt hast und sie erfahren hast über den Islam, das Erste, du musst Allah tabaraka wa ta'ala danken, unendlich danken. Warum? Dass er dich ausgesucht hat von so vielen Menschen, die das können. Und was sagt Umar radiallahu anhu? Der Islam wird zerstört, Stück für Stück, also zerbrechen, wenn in den Islam Menschen kommen, die Jahiliya nicht kennen. Sie kennen den Kufr nicht, sie kennen den Jahl nicht, sie kennen nichts davon. Er ist im Islam geboren, von klein aus hat er Koran gelernt, gebetet, Alhamdulillah, das ist auf einer Seite gut, aber er guckt immer so zu Europa. Nein, Mann. Also er schaut immer so zu Europa, also. Immer mit geboren in Medina, aber sein Herz ist immer mit dem Fernseher. Er schaut immer. Oh, Wahnsinn. Das ist eine andere Welt dort. Wallahi. Konstantinopel, wer wird Konstantinopel erobern? Benu Esfer. Benu Esfer, die Gelben. Benu Esfer, die Blonden, wir! Ach so. Benu Esfer sind wir, die Europäer! Die Europäer, hören wir. Benu Esfer, Habibi! Wieder, ja. Wallahi, das ist ohne Zweifel, Habibi. Benu Esfer. Warum? Haben die Jahiliya gesehen. Und nicht nur das, die meisten Brüder, die wir hier sehen, weil die meisten, die hier beten, die vom Kufr zum Islam gekommen sind, die werden dann eigentlich Konstantinopel eigentlich. Benu Esfer, also die Weißen, nicht die Araber. Nicht nur das, warum hat das Umar radiallahu anhu gesagt? Du siehst den Kufr, du siehst den Jahl, du siehst, wie hässlich es ist und dass es keinen Sinn davon hat. Du hast es probiert, ja. Du weißt, was es ist. Wo ist der Sinn in dem? Viele Menschen, die sich sogar als Muslime, also dem Islam zuschreiben, die wissen noch immer nicht, wer ihr Gott ist. Die glauben, die sind vom Affen. Viele, Wallahi, ja. Viele tun das. Ein Kind in der Schule fragt mich, 10 Jahre, wo ist der Beweis, dass unsere Religion die richtige ist? Ich sage, la haula wa la quwwata illa billah, ich sage, frag deine Eltern, was soll ich dir sagen, subhanallah. Frag deine Mutter, deinen Vater. Sie ist Ägypterin. 10 Jahre alt, zu Ägypten. Frag mich das. Sage, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Also Ahl Sunnah wal Jama'ah, die Gruppe, die Rasul sallallahu alaihi wasallam gefolgt hat und die Sahaba nachmachen und die Tabi'in. Die machen die Sahaba nach. Einer wird kommen und sagen, okay, wieso haben die Sahaba gegeneinander gekämpft? Eine gefährliche Frage. Wenn du sagst, dass Ahl Sunnah wal Jama'ah keine Probleme miteinander haben, wieso haben sie damals gekämpft? Die haben nicht wegen der Akide gekämpft. Und die haben nicht wegen dem Glauben. Keiner hat zu den anderen gesagt, ihr seid Kaf, ihr seid Kuffar. Niemals. Das ist bei den Sahaba nicht passiert. Sondern bei anderen Sekten. Allah Ta'ala hat diese Umma, Ahli Sunnah wal Jama'ah, davor beschützt und geschützt. Und er schützt die Ta'ala immer, dass sie sich gegenseitig für Ungläubige erklären. Immer kommt ein Mashallah, kluger Kopf und erklärt, sagt, ihr seid alle Kuffar und geht seinen eigenen Weg. Mit seinem Freund oder zwei oder drei. Und dann am Ende machen sie Takfir gegenseitig und jeder geht wieder seinen eigenen Weg. Und unendlich so weiter. Allah muss dann. Auf der anderen Seite die sich als Muslime erklären, aber ihre Freunde sind die Amerikaner. Auf der anderen Seite die Kuffar, die Tawagit. Auf der anderen Seite. Alle sind ihre Freunde, nur die Mujahidin nicht. Die sind was? Die machen Fassad fil Ard. Wie sagt man Fassad? Unheilstifter. Wer sind die Unheilstifter? Die Mujahidin. Allah muss dann. Und wer sind unsere Freunde? Die Amerikaner. Wer sind unsere Freunde? Die Amerikaner. Wallahi, ich habe mich sehr gewundert, als Saudi-Arabien hat diesen palästinensischen Präsident Abbas 60 Millionen gegeben. Die erste Sache, was Abbas gesagt hat, unsere wichtigste Sache, unser wichtigstes Ziel ist, dass wir die Grenze zwischen Ägypten und Gaza also sicher machen, damit ja keine Waffen reinkommen. Das sagt dann Abbas in Gaza. Aywa. Und nicht nur das. Islam hat was zerstört? Ahli Sunnah wal Jama'ah. Und die Akida von Ahli Sunnah wal Jama'ah sicher nicht. Sondern das Gegenteil. Weil man die Akida von Ahli Sunnah wal Jama'ah verlassen hat. Weil man das richtige Glauben verlassen hat. Ist das in Gaza passiert? Was passiert? Was ist das? Der Krieg. Nein, nicht der Krieg. Der Krieg ist kein Problem. Sondern die Erniedrigung ist das Problem. Ja. Für den Mann ist die Erniedrigung ein Problem. Sogar für die Männer in der Vergangenheit ist die Erniedrigung das größte Problem. Zum Beispiel Benu Qurayza, die Juden in Medina, die Rasul sallallahu alaihi wasallam geschlachtet hat. Das ist eine Wahrheit. Jeder, der das, also den Vertrag bricht, das ist sein Hukum auf dieser Welt. Es war der Vertrag, wie ihr wisst, der Vertrag zwischen Rasul sallallahu alaihi wasallam und den Juden, Benu Qurayza, dass sie sich nicht gegenseitig angreifen und dass sie sich gegenseitig beschützen, wenn ein äußerlicher Feind in Medina kommt. Egal, ob er gegen die Muslime kämpft oder gegen die Juden. Ha? Als die Kuffar gekommen sind, gegen Rasul sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen und gegen Sahaba, die Benu Qurayza, also dieses jüdische Stamm, ist auf die Seite von den Kuffar gegangen. Nachdem Allah tabaraka wa ta'ala Rasul sallam und Sahaba verschont hat von den Kuffar und sie wieder zurückgeschickt hat und vertrieben hat mit der Asifa, wie sagt man Asifa? Sturm. Mit dem Sturm? Wüstensturm. Asifa des Sahara. Allah mustan. Sie vertrieben hat, was ist passiert? Rasul sallam direkt, wallahi, Jibril ist zu Rasul sallam gekommen, hat gesagt, ihr lässt eure Waffen. Ihr habt eure Waffen niedergelassen und die Malaika halten noch immer ihre Waffen und sind noch immer bereit für den Kampf. Subhanallah. Dann wurde ihm befohlen, dass er gegen die Benu Qurayza kämpft. Dann ist er zu ihnen gegangen und hat ihnen vorgeschlagen, was sie machen. Der Führer von Benu Qurayza hat die Hauptmänner von dem Stamm geholt und gesagt, Leute, wir haben drei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen Islam an und Muhammad lässt uns weiterleben. Oder wir schlachten jetzt unsere Kinder und unsere Frauen und gehen und kämpfen gegen Mohammed. Falls er uns besiegt, dann müssen wir nicht die Erniedrigung mit unseren Augen schauen, wie er unsere Frauen und unsere Kinder versklavt. Erniedrigung auf keinen Fall. Oder wir gehen raus und kämpfen mit ihm und erwarten, wem Allah tabaraka wa ta'ala den Sieg gibt. Und die Juden sagen, wir wollen nichts von den drei. Das sagen Juden. Ja. Die Juden sind eigentlich schick. Was sagt er? Er sagt, ihr seid ein Volk, das sich niemals entscheiden kann. Niemals. Ihr seid ein Volk, das immer zögert. Ihr wisst nicht, was ihr wollt. Und am Ende haben sie sich ergeben und Rasul hat 800 Männer getötet. 800 Männer hat er getötet in Medina. Neben Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wo der heutige Markt Sukhul Medina, der Markt. Nicht wo die Taiba ist, die das große Gebäude, Einkaufszentrum hinter dem Harem, sondern vor dem Harem, der kleine Sukh, also wie sagt man Sukh? Markt. Ja? Der kleine Markt in Medina ist. Dort hat man also Gräben aufgemacht und man hat sie getötet und reingeworfen. Allahu Mustan. Deswegen sage ich, das größte Problem ist die Erniedrigung. Wie ist die gekommen? Warum? Weil man die Akida verlassen hat, die richtige Akida verlassen hat. Wir werden alle, wir haben das war nur eine Einführung in die Akida. Wenn wir sagen Akida, was meinen wir damit? Den richtigen Glauben, auf dem Rasulullah war, seine Sahaba, seine Freunde, die Tabi'in, dann die Ä'imma, die richtigen Ä'imma, wie Ahmed ibn Hanbal oder Imam Shafi zum Beispiel. Und die von den heutigen Ulema, die ihnen gefolgt haben. Also wenn wir manche Namen erwähnen, die bleiben immer. Diese Namen sind immer. Imam Bukhari, wenn du sagst. Imam Bukhari hat genauso viele Probleme gehabt wie Imam Ahmed. Vielleicht noch mehr. Man hat ihn vertrieben. Man hat ihm Sachen zugeschrieben, die er nicht gesagt hat. Und hin und ganz schlimme Sachen haben die Ahlul Bida mit ihm gemacht. Aber wo sind seine Feinde jetzt? Kennst du jeden? Einen? Nenn mir nur einen Namen von Feinden von Imam Bukhari. Allah hat gemacht, dass sie vergessen werden. Für immer. Aber Imam Bukhari steht wie ein Stern, ein leuchtender Stern in Ahl Sunnah wal Jama'ah. Oder Imam Ahmed. Oder Abdullah ibn Mubarak. Alim, Mujahid, Zahid, Abid. Alles war er. Oder Imam Shafi. Oder Imam Abu Hanifa. Oder Sufyan ibn Uyayna, oder Ali ibn Medini, oder Yahya ibn Ma'in, oder Ibrahim al-Nakhai zum Beispiel. Allah, wallahi, wenn man diesen Namen erwähnt, subhanallah. Oder Imam Tabari, ibn Jarir al-Tabari, al-Mufassir al-Kabir. Der größte aller Ulema. Subhanallah. Aber wenn du ihre Feinde erwähnst, was sind die? Das sind die, wenn wir sagen, Ahli Sunnah wal Jama'ah. Die diese Kette von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis jetzt, diese Überlieferungskette niemals verlassen haben. Wo haben sie ihren Glauben rausgenommen? Aus Koran und aus Sunna. Aus Koran und aus Sunna. Wo haben sie ihr Leben, wie haben sie ihr Leben gestaltet? Aus Koran und aus Sunna. Wenn wir sagen Islam, was ist Islam? Islam bedeutet nicht Frieden. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die Kuffar den Muslimen den Muslimen beigebracht haben, damit sie sich nicht wehren. Bei uns gilt das nicht, wenn man dir eine Watsche knallt, dass du in die andere Wange hinstellst. Nein, bei den Muslimen gilt das nicht. Im Koran gibt es das nicht. قَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Kämpft gegen die, die gegen euch kämpfen. Gibt es da irgendwelche Philosophie? Oder? Ganz klar. Die, die euch bekämpfen, kämpft gegen die. Die, die euch nicht lassen, dass ihr im Frieden lebt, und dass ihr im Frieden Allah tabaraka wa ta'ala anbetet, kämpft gegen die. Halas. Aber nicht, der knallt dir. Du stellst die andere Wange. Also Islam bedeutet nicht der Frieden. Das wisst ihr. Islam bedeutet, was bedeutet Islam? Gott ergebenheit. Al-Istislamu lillahi bitawhid. Die vollkommene Ergebenheit. Allah tabaraka wa ta'ala mit dem Tawhid. Oder in dem Tawhid. Wa anqiyadu lahu bita'at. Und das also vollkommene, also vollkommene Hingabe und also wie sagt man das, dass du das tust, was er dir befohlen hat, tabarak wa ta'ala, wa bara'tu min ash-shirk wa ahlihi, und dass du dich von den Schirk und von den Muschikin lossagst. Das ist der Islam. Aber ich will nicht diese Sache erwähnen, also die Definition von Islam, sondern ich will etwas anderes. Was jeder Mensch versteht. Was jeder versteht, der nicht einmal, der kein Wissen hat. Ein normaler Muslim, der Allah anbetet und ihm keinen Schirk macht. Was bedeutet Islam? Er wird dir antworten, Islam bedeutet, dass du das machst, was Allah dir befohlen hat und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dass du dich fernhältst von dem, was Allah verboten hat, tabaraka wa ta'ala, und was Rasul sallallahu alaihi wasallam verboten hat, alaihi salatu wasallam. Das ist Islam. Brauchen wir einen Gelehrten von, was weiß ich von wo, dass er uns erklärt, was der Islam ist? Mach das, was dir Allah befohlen hat, unser Prophet. Das ist Islam, du bist Muslim. Halas. Keine große Sache. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Und das ist Ahl Sunnah wal Jama'ah. Taib. Die vierte Sache, die wir, wie spät ist es? Seid ihr müde? Okay, wir erwähnen noch eine Sache und dann schreiben wir diese Fragen auf, die ich gemeint habe, und dann gehen wir weiter. Die Namen, also wir haben ein paar Sachen erwähnt über die Aqidah, über den Glauben von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Jetzt werden wir ein paar Namen für die Ahl Sunnah wal Jama'ah selber sagen. Zum Beispiel der erste Name ist Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ahl Sunnah, die, also die, könnte man sagen, Praktiker der Sunna, die Sunna praktizieren. Die Leute der Sunna. Die Sunna praktizieren und die sich an die Jama'ah halten, an die Gemeinschaft. Die Leute der Sunna und der Gemeinschaft. Das ist der erste Name und einer der berühmtesten Namen. Der zweite Name ist Ahli Sunna, nur Ahli Sunna, ohne diese Jama'ah. Aber man dasselbe. Dann Ahlul Jama'ah. Also die Leute der Gemeinschaft. Darf ich was sagen? Kannst du das mit Jama'ah erklären? Weil manche Leute glauben, Jama'ah bedeutet die Mehrheit der Muslime. Nein, Jama'ah bedeutet nicht die Mehrheit der Muslime. Warum? Weil Allah tabaraka wa ta'ala sagt zu Ibrahim, inna Ibrahim kana umma. Ibrahim war selber eine Jama'ah. Er war alleine eine Jama'ah. Nur er alleine. Nur er alleine. Also Jama'ah ist wer? Der auf Hak ist. Wenn wir sagen Jama'ah, was haben wir gesagt über die Jama'ah? Jama'ah ist, die sich an das halten, was, also die Jama'ah von Rasulullah und seinen Freunden war. Die Gemeinschaft. Dasselbe. Die Überlieferungskette. Rasulullah hat seinen Freunden den Din, die Religion beigebracht. Nach den Tabi'in, also nach den Sahaban, sind die Tabi'in gekommen. Die Sahaba haben den Tabi'in die Religion beigebracht. Die Tabi'in haben es den Tabi'in beigebracht. Die haben es anderen Gelehrten beigebracht. Und diese Gelehrte haben es den anderen bis zu unserer Zeit. Wenn wir einen der Gelehrten, unseren Gelehrten nehmen, er kann Fehler machen, ohne Zweifel. Aber an wen wendet er sich immer? Qala Umar, Qala Ali, Qala Abu Bakr, Qala Abu Huraira. Qala Imam Abu Hanifa, Qala Imam Shafi, Qala Imam Malik. Und so weiter und so weiter. Qala Ibn Kathir, Qala Ibn al-Qayyim. Und so weiter und so weiter. Er kann nie kommen und sagen, Qala Imam Shi von Iran, irgendwelcher, kein Mensch kennt ihn. Das ist unmöglich, dass er das sagt. Das ist unmöglich, dass er das sagt. Er erwähnt welche Namen? Die berühmt sind bei den Ahl Sunnah wal Jama'ah. Die berühmt sind bei den Gelehrten, bei den islamischen Gelehrten. Also wenn einer kommt und sagt, ich habe ein Hadith. Und kommt ihr mit Menschen, also die, wie sagt man, die Rawi, Ruat, die Überlieferer. Keiner kennt ihn. Was ist das für ein Hadith? Wen befolgst du? Befolgst du den Sahaban? Die Ressourcen gesehen haben, was er gemacht hat? Das ist also, diese Alhamdulillah, diese Sachen sind ganz einfach, ganz klar. Das ist die Jama'ah. Wir halten sich an das, was die Sahaba gemacht haben und wie sie gelebt haben. Wir kommen nicht mit einer anderen Sache. Also wir werden später erklären. Aywa? Das heißt, die Jama'ah, die Gemeinschaft, Aywa, die was gemeint ist, dass man sich an sie halten muss, das sind die Leute, die auf dem richtigen Aqidah sind, Aywa, auch wenn sie wenig sind. Auch wenn sie wenig sind, ohne Zweifel. Wir sagen ja, wer ist näher zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wir oder ihr? Das, was ihr erzählt, haben das die Sahaba gemacht und erzählt? Wenn die sagen, nein. Okay, wie seid ihr darauf gekommen? Wir mit unseren Köpfchen. Wir haben das. Seid ihr besser oder die Sahaba? Seid ihr besser als Abu Bakr? Ihr seid mit einer Sache gekommen, die keiner vor euch gesagt hat. Also von den Sahaban oder von den Tabi'in. Wie kann das Hak sein? Aber dann. Oder das ist genau wie Bid'ah. Aber in einer anderen Form. Wenn du eine Bid'ah machst, wie wenn du zu Rasulullah gesagt hast, du hast das vergessen. Oder du hast das falsch gemacht. Oder Allah hat vergessen, dir diese Sache zu erklären. und ich kann sie und du kannst sie nicht. Wallahi, so ist Bida in Wirklichkeit. Das ist die Bedeutung der Bida. Du machst das, was Rasul Sallam nicht gemacht hat. Warum machst du das? Weißt du es besser als Rasul? Oder eine Jemaah heute? Wir sagen, wir haben diesen Weg gewählt, um die islamische Umma aus der Unterdrückung, aus den Problemen rauszuziehen. Dieser Weg, den ihr gewählt habt, ist das der Weg der Sahaba? Wenn sie sagen ja, dann sagen wir, okay, wir gehen mit euch. Wenn sie sagen nein, nein, wir haben das Sahaba kannten diese Sachen nicht, die haben keine Ahnung davon. Sagen wir, alles, wir gehen nicht mit euch. Ihr seid nicht der Jemaah, auch wenn ihr die Mehrheit seid. Jemaah ist der, der auf Hak ist. Und wenn er auf Hak ist und eine andere Gruppe kommt, die auch auf Hak ist, dann muss sie sich der Gruppe anschließen, die zuerst da war. Und immer weiter so. Und immer weiter so. Und nicht eine Gruppe in Saudi-Arabien und die sagen, wir sind auf Hack. Und eine Gruppe in Österreich, die sagen, wir sind auf Hack. Okay, wer ist als erster da gewesen? Ihr oder wir? Wenn ihr das seid, dann kommen wir zu euch. Und machen euch stärker. Und machen uns stärker. Weil wir sind eins. Weil Hack ist einer. Es kann nicht zwei Hack geben. Und wenn wir reden über die Akide. Und wenn wir sagen, Manhaj Ahli Sunnah wal Jama'ah, in dieser und dieser Sache, also das Verstehen und der Weg von Ahli Sunnah wal Jama'ah in dieser Sache, dann meinen wir was? Den Glauben. Wir meinen ja also nicht den Fiqh. Ha? Also den Fiqh, wie sagt man Fiqh auf die... Gesetze zum Beispiel, jetzt, wie man betet und wie man... Also eigentlich habe ich... Ich bin Professor in dieser Sache, aber ich weiß nicht, das nennt man islamisches Rechts... Rechtswissenschaft. Ja, Rechtswissenschaft, ja. Aiwa. In Zeugen steht das so. Ich habe es vor kurzem übersetzen lassen von Arabisch in die deutsche Sprache. Taib, inshallah. Also, einer der Namen von der Gruppe von Ahli Sunnah wal Jama'ah ist auch Salafus Salih. Die Guten, die richtigen Vorgänger, kann man das so sagen? Vorfahren? Vorfahren, ja. Vorfahren. Aywa. Die richtigen Vorfahren, Salafus Salih, die auf dem richtigen Weg sind, von den Sahaban oder Tabin oder die denen gefolgt sind. Die denen gefolgt sind. Man kann auch sagen, Ahlu Athar. Athar ist dasselbe wie Hadith. Also das, was von Rasul Sallam zu uns überliefert wurde. Oder Ahlul Hadith, wenn man sagt. Ahlul Hadith. Wenn man sagt Ahlul Hadith, viele werden sagen, in unserer Zeit, die meisten, die nur mit Hadith arbeiten, haben die Akide von Murji'a. Das könnte schon stimmen, ohne Zweifel. Aber wenn wir sagen Ahlul Hadith, dann meinen wir Ahlul Hadith, die den Hadith geschrieben haben und die ihn also Tadwin, wie sagt man Tadwin? Dawanahu fi Kutub. Registriert oder? Genau, registriert in den Büchern. Das meinen wir von Ahlu al-Hadith. Man könnte auch sagen, einer der Namen, wir gehen inshallah bald, halas. Ja? Ich warte schon. Aha, okay. Er hat nur den Schlüssel, ich habe keinen Schlüssel. Also man kann auch sagen, Firkan Najiyah, also die Gruppe, die gerettete Gruppe, die Allah tabarak wa ta'ala gerettet hat, wovon? Vor der Irre, also von dem irren Weg, also von dem falschen Weg. Allah Ta'ala hat sie gerettet, dass sie von dem richtigen Weg nicht abweisen. Das ist die gerettete Gruppe. Ja? Wie Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, der Weg, es ist so leuchtend, ihre Nacht ist wie der Tag. Alles ist klar, es gibt keine unklaren Sachen. Alles ist klar, alles ist leicht. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, von diesem Weg wird nicht abweisen, nur illa halik, also der Zerstörte. Halake. Kef yuqal biluga almaniya? Eigentlich ja, der zerstört oder untergeht. Oder. Aber der Kaputte. Ja, Kaputte. Taib, warum sind sie gerettet? Weil sie der Sunna folgen. Wallahi, wenn du dein Leben gestaltest. Also wir, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir haben unser Leben so gestaltet. Seit wir begonnen haben, unser Leben nach Regeln zu leben, alles hat seinen Sinn. Es ist schwer, manche Sachen sind schwer. Aber das ist auch. Also wenn du eine schwere Sache, wenn du etwas für Allah machst und es dabei schwer hast, erstens, du wirst diese Halawatul Iman finden. Mhm. Wallahi. Wenn es nicht für Allah ist, dann wird es nicht lange dauern. Du wirst es eine Weile, zum Beispiel, du wirst jeden zweiten Tag fasten. Wenn es für Allah ist, wirst du bei jedem Iftar, wirst du dich so gut fühlen, natürlich nicht nur wegen dem Essen, sondern du wirst eine zu... Genau, du wirst... Aber nicht... Ressus ist einmal sagt, Lissaim Ferhatan, also der fastet, freut sich zweimal. Einmal, wenn er isst, und das zweite Mal, wenn er seinen Preis am Yom Al-Qiyamah sieht. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Also wenn das für Allah war, du wirst so eine Zufriedenheit, Wallahi, spüren. Aber wenn es nicht für Allah ist, dann wirst du sofort, also deinem Gehirn das Ruder geben. Und er wird sagen, warum mache ich das? Wieso mache ich das? Schau mich an. Ich bin nur schwach geworden wegen dem Fasten. Schau, die Brüder, Mashallah, alle sind... Ich faste nicht. Ramazan ist sowieso bald in 9 Monaten. Ja, und so weiter und so weiter. Der Shaitan kommt, der will dir alles zerstören. Aber wenn etwas für Allah, Tabarak wa Ta'ala ist, dann ist es immer gut. Taib, einer der Namen ist Taifa al-Mansura. Wie sagt man Taifa al-Mansura? Also die siegreiche Gruppe. Wenn Rasul s.a.w. sagt, es wird immer eine Gruppe geben, die den rechten Weg gehen und die auf dem rechten Weg kämpfen und ihn verteidigen, der sich denen also widersetzt, von den Muslimen oder von den geilen Muslimen, wird ihnen nichts schaden. Und sie werden von niemandem Angst haben. In einem anderen Riwaya sagt Rasul s.a.w. Zahirine alal Haq. Nicht nur, dass sie das machen, sondern die werden berühmt sein. Jeder wird sie kennen. Man kann sagen, das sind die. Also es ist nicht eine Gruppe, dass du sagst, es gibt eine Gruppe, die wird... Diese eine Gruppe hier in Wien. Zum Beispiel diese Gruppe eine in Wien, die sagen, am Anfang haben sie gesagt, es gibt keinen Dschihad mehr. Es gibt keine, das sind alles Kuffar, Mushrikin, was weiß ich, die helfen dem Tagut, ihre Ideen zu verwirklichen. Das sind keine Mujahideen, das sind Kuffar. Die wollen sich jetzt von diesen, das was sie gesagt haben, sie wollen sich davon, wie sagt man das? Distanzieren. Die sagen, es gibt Dschihad. Und es wird immer Dschihad geben. Ich sage, okay, wer sind diese Mujahideen? Ne? Gibt es die im Irak? Er sagt, ja, es gibt wahrscheinlich eine Gruppe im Irak, die Mujahideen sind, die für den Islam kämpft, aber das ist nicht die Al-Qaida, sondern irgendwelche. Ich sage, welche ist das? Zahirine al-Haq. Die müssen berühmt sein. Jeder muss sie kennen. Wo sind die? Wo sind? Zeigen sie uns, dass wir sie sehen. Aber wir sehen sie heute. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wie sie ihre Häuser verlassen haben, ihre Familien verlassen haben, ihre Arbeitsplätze. Die haben diese Welt verlassen. Wenn du mit denen sitzt, dann fühlst du dich gut. Wallahi. Wenn du mit solchen Menschen sitzt, dann fühlst du dich gut. In seinem Herzen gibt es keinen Platz für Hass zu einem Muslim. Oder für Hasad. Wie sagt man Hasad? Neid. Neid zu einem Muslim. Sowas gibt es nicht. Und solche Menschen wird es immer geben. Entweder sie werden kämpfen mit dem Silah, also mit der Waffe, oder sie werden mit ihrem Wissen kämpfen, oder sie werden mit ihrem Mal kämpfen, also mit ihrem Besitz, oder mit der Dauer, oder auf irgendeine andere Weise. Aber die wird es immer geben. Aber wenn hier, in diesem Hadith, wird hauptsächlich die Gruppe mit der Waffe gemeint. يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Die werden auf Allahs Tabaraka wa Ta'ala Weg kämpfen und werden von niemanden, also لا يخافون لومة لائم. Adel fürchten. Genau. Erzählt, was ihr wollt. Sag was. Wurscht, was die ganze Welt meint. Allah, es ist auch wirklich so. Es ist auch so. Ja. Unser Problem, eine Krankheit von den Muslimen in Europa, ich sage von uns, ist immer, wir sagen, was sagen die über uns? Was wird der sagen? Bei den Mujahideen gibt es sowas nicht. Ist mir wurscht. Oder Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. Keiner kann mir meine Jannah wegnehmen. Sperrt mich ein oder lasst mich frei. Meine Jannah ist im Herzen. Ich habe eingesehen und verstanden, dass Allah Tabarak Ta'ala mein Herr ist. Der einzige Tabarak Ta'ala, ihn bete ich an. Das, was er also vorgeschrieben hat, das passiert, das wird bestimmt passieren. Das, was er geschrieben hat, das mich verfehlen wird, es wird so passieren. Also brauche ich von nichts Angst haben. Und dieser Hadith von Ibn Abbas, wo Rasulullah sallallahu alaihi zu ihm gesagt hat, ja Gulam, oh, ist er ein Gulam? Junge. Junge, ich bringe dir manche Wörter bei, einige Wörter bei. Dieser Hadith braucht einen also Jalsa Khassa. Eigene Dars, eine eigene Sitzung. Wallahi, wer diesen Dars versteht, Bismillah Ta'ala hat die Aqidah verstanden. Wie Sheikh Usama sagt, genau diesen Hadith in diesem Zelt, wo er sagt, Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. O Junge, ich bringe dir ein paar Wörter bei. Ihfazillaha yahfazuk. Pass auf Allah tabaraka ta'ala auf seine Grenzen. Allah wird auf dich aufpassen. Ihfazillaha tajidhu tujahik. Pass auf Allah tabaraka ta'ala Grenzen auf seine Religion. Du wirst ihn immer bei dir finden. Tabaraka wa ta'ala. Iza sta'anta fasta'in billah. Wenn du Hilfe suchst, dann such sie bei Allah tabaraka wa ta'ala. Iza sta'anta fasta'in billah. Wa iza ya gulam inni wa'alimuki kalimat. Ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha tajidhu tujahik. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Wenn du etwas brauchst, wenn du etwas verlangst, dann verlang es von Allah tabarak wa ta'ala. Abu Darda, einer der Sahaba, hat von den Menschen nichts verlangt. Auch Sachen, die erlaubt waren. Er hat auch gesagt, Allah, gib mir Salz. Brauche Salz. Ich brauche von den Menschen gar nichts. Subhanallah. Weil die Menschen sind so, wie die Ulema sagt. Ja? Was sagt die Ulema? Frag den, der sich freut, wenn du von ihm etwas verlangst. Und frag nicht die, die sich nicht freuen über. Die Menschen sind so. Wenn du von den Menschen was verlangst, die freuen sich nicht besonders darüber. Was will er schon wieder von mir? Aber bei Allah, der Barik, Allah freut sich, wenn man ihn. Also die letzte Sache, was haben wir gesagt? Taifa Mansura, also die Hilfe, die siegreiche Gruppe. Die Gruppe, die wird immer siegen. Und heute sehen wir, eine Gruppe, die werden niemals erniedrigt. Subhanallah. Die werden immer siegreich sein. Denn sein Sieg ist in seinem Herzen. Immer Katlu, immer Shahada. Immer Nasru, immer Shahada. Entweder der Sieg auf dieser Welt oder die Shahada. Er kann dir nichts anderes antun. Also der letzte Name ist Ahlu Ittiba. Ahlu al-Ittiba, also die Gruppe, die folgt. Also wir folgen wem? Rasul Sallam, seinen Freunden, den Sahaban, Ridwanullahi alayhim, und denen, die ihnen folgen. Genau. Alle, die auf diesen Weg gehen. Wir erfinden nicht irgendwas Neues, sondern wir gehen den richtigen Weg. Bi'iznillahi ta'ala. Es ist jetzt eine Stunde und 10 oder 15 Minuten vergangen. Alas, darf ich dir denn Chassais? Diese speziellen Sachen. Also speziellen Sachen. Die spezifischen Eigenschaften, die spezifischen Eigenschaften für die Ahl Sunnah wal Jamaah werden wir bismillah ta'ala das nächste Mal erwähnen. Das war es nur so eine Einführung. Okay? Halas, du musst nicht mehr. Was ist Nifaq? Musst du schreiben, Nifaq. Du weißt, Nifaq ist. Lass uns über die Stopp.